Erster Jahwe sprach zu Aaron. Du und deine Söhne seid verantwortlich. Ihr seid für Fehler bei den heiligen Sachen verantwortlich. Du und deine Söhne seid auch für eure Priesterarbeit verantwortlich. Zweiter, deine Brüder von der Familie Levi sollen kommen. Sie sollen dir helfen. Sie sollen für dich arbeiten. Du und deine Söhne seid vor dem Zelt Gottes. Dritter, sie sollen die Arbeit für dich und das ganze Zelt machen. Aber sie dürfen die heiligen Dinge nicht berühren. Sie dürfen auch nicht zum Altar gehen. Sonst sterben sie und ihr. Vierter, sie sollen dir helfen. Sie sollen die Arbeit am Zelt Gottes machen. Sie machen die ganze Arbeit am Zelt. Ein anderer Mann darf nicht zu euch kommen. Fünfter, ihr sollt die Arbeit im heiligen Ort machen. Ihr sollt auch die Arbeit am Altar machen. Dann wird Gott nicht wieder zornig auf die Israeliten. Sechster, ich habe eure Brüder, die Leviten, genommen. Sie sind ein Geschenk für euch. Sie gehören Jahwe. Sie sollen die Arbeit am Zelt Gottes machen. Siebter, du und deine Söhne macht die Priesterarbeit. Ihr macht die Arbeit am Altar. Ihr macht auch die Arbeit hinter dem Vorhang. Ich gebe euch die Priesterarbeit als Geschenk. Ein anderer Mann, der kommt, muss sterben. Achter, Jahwe sprach zu Aaron. Ich gebe dir die Opfer, die man mir gibt. Ich gebe sie dir und deinen Söhnen. Das ist euer Teil von allen heiligen Gaben der Israeliten. Ihr bekommt das immer. Neunter, das gehört dir von den sehr heiligen Gaben. Das ist, was übrig bleibt nach dem Verbrennen. Alle Opfer von Essen gehören dir. Auch Opfer für Sünden und Schuld. Sie gehören dir und deinen Söhnen. Zehnter, du sollst sie an einem sehr heiligen Ort essen. Nur Männer dürfen sie essen. Sie sind heilig für dich. Elfter, das ist auch für dich. Es ist ein Teil von den anderen Gaben der Israeliten. Ich gebe es dir und deinen Söhnen und Töchtern. Ihr bekommt das immer. Jeder, der sauber ist in deiner Familie, darf es essen. Zwölfter, ich habe dir das beste Öl gegeben. Auch den besten frischen Wein und das beste Getreide. Das ist das Beste, was sie Jahwe geben. Dreizehnter, die ersten Früchte aus ihrem Land gehören dir. Sie bringen sie Jahwe. Jeder, der sauber ist in deiner Familie, darf sie essen. Vierzehnter, alle Dinge in Israel, die Gott gehören, sollen dir gehören. Fünfzehnter, alles, was zuerst geboren wird, gehört dir. Das gilt für Menschen und Tiere. Aber du musst den ersten Sohn freikaufen. Du musst auch das erste Tier, das nicht sauber ist, freikaufen. Sechzehnter, du sollst den Jungen freikaufen. Er muss einen Monat oder älter sein. Du sollst 5 Schekel Silber dafür geben. Ein Schekel ist 20 Gera. Siebzehnter, aber du darfst das erste Kalb nicht freikaufen. Auch das erste Schaf oder die erste Ziege nicht. Sie sind heilig. Du sollst ihr Blut auf den Altar spritzen. Du sollst ihr Fett verbrennen. Das ist ein Opfer für Jahwe, das gut riecht. Achtzehnter, ihr Fleisch gehört dir. Es ist wie die Brust und der rechte Schenkel. Neunzehnter, alle Opfergaben, die die Israeliten Jahwe geben, gebe ich dir. Ich gebe sie dir und deinen Söhnen und Töchtern. Ihr bekommt das immer. Das ist ein ewiger Bund vor Jahwe für dich und deine Familie. 20. Jahwe sprach zu Aaron. Du sollst kein eigenes Land in Israel haben. Du sollst keinen Teil unter ihnen besitzen. Ich bin dein Teil und dein Land unter den Israeliten. 21. Ich gebe den Söhnen Levis den 10. Teil in Israel. Das ist ihr Land. Sie bekommen es für ihre Arbeit. Sie arbeiten am Zelt Gottes. 22. Die Israeliten dürfen nicht mehr zum Zelt Gottes kommen. Sonst begehen sie eine Sünde. Dann würden sie sterben. 23. Die Leviten sollen die Arbeit am Zelt Gottes machen. Sie sind für die Fehler der anderen verantwortlich. Das ist eine Regel für immer. Aber sie sollen kein eigenes Land unter den Israeliten haben. 24. Ich gebe den Leviten den 10. Teil der Israeliten. Das ist ihr Land. Die Israeliten geben es Jahwe als Opfer. Darum habe ich bestimmt, sie sollen kein eigenes Land unter den Israeliten haben. 25. Jahwe sprach zu Mose. 26. Du sollst den Leviten sagen, ihr bekommt den 10. Teil von den Israeliten. Ich habe ihn euch als Land gegeben. Dann sollt ihr davon eine Opfergabe für Jahwe geben. Das ist ein Zehntel vom Zehntel. 27. Diese Opfergabe wird für euch gezählt. Es ist wie Getreide vom Feld. Es ist wie viel Wein von der Presse. 28. Ihr sollt auch eine Opfergabe für Jahwe geben. Das ist von allen 10. Teilen, die ihr bekommt. Ihr sollt diese Opfergabe Aaron, dem Priester, geben. 29. Von allen Gaben, die ihr bekommt, sollt ihr immer eine Opfergabe für Jahwe geben. Gebt das Beste davon. Das ist eine heilige Gabe für ihn. 30. Sagt zu ihnen, wenn ihr das Beste davon gebt, wird es für euch gezählt. Es ist wie Getreide vom Feld. Es ist wie Wein von der Presse. 31. Ihr dürft es überall essen, ihr und eure Familie. Das ist eure Bezahlung für eure Arbeit am Zelt Gottes. 32. Ihr werdet deswegen keine Sünde begehen. Gebt nur das Beste davon. Dann macht ihr die heiligen Gaben der Israeliten nicht unheilig. Und ihr werdet nicht sterben.